Dass die bekannte Frage um die Freiheit oder Unfreiheit des Willens eben in der angedeuteten Wurzel ihre sie beseitigende Lösung finden muss, sei hier nur flüchtig vorwegnehmend gestreift, während die sonderbare Zweiheit von Wollen und Denken für jenen Sekundären, der das Leben bedenkt, weil seine unmittelbaren Forderungen ihm kein Wollen auferlegen, andererseits aber zu keinem Wollen kommen kann, weil er sich in dem alle Willenskraft lähmenden Grübeln und Bedenken tatenlos verausgabt, unlösbar klaffen muss, da er durch seine sekundäre Grundveranlagung zweierlei sieht, wodurch allwirklich der menschliche Geist ein untrennbar waltendes, nur auf die mannigfachste Weise in Erscheinung tretendes Eines und Ganzes bildet. So wird es denn unsere erste und oberste Aufgabe sein, Tat und Wille dort, wo sie bereits im Urzustande des Menschen regen und entfalten, kennenzulernen und zu wissen, was sie wirklich sind. Wenn wir auf irgendwelchen geistigen Gebiete einsehen lernen wollen, was eine Sache sei, müssen wir genauestens erfahren und also erfasst haben, wie sie geworden ist. Diese Auskunft über das Gewordensein aller menschlichen Werte kann hinwieder nur der geben, der den Werdungsprozess selbsttätig irgendeinmal miterlebt hat. So zwar, dass ihm nichts als gegeben erscheint, was er von anderen, die es erschufen, gedanken und achtlos geh und übernommen hat. So wird es denn nötig sein, den menschlichen Geist dort kennenzulernen, wo er in Urzeiten der Menschheit, aufgepeitscht durch den Selbsterhaltungsdrang, die Not eines allseitig bedrohten, von tausenderlei Feinden, des nackten, hungernden, frierenden, in seiner Existenz täglich und stündlich gefährdeten Menschen zutage treten musste. Nur wer die biologischen Gesetze im Daseinskampfe versteht, wie ihr Kommandoruf gleichsam den Geist, die fassende Kraft, das Leben selbst hervorzulocken und zu erwecken wusste, wird das menschliche Leben und die Entstehung aller erster Denkakte begreifen können. Allem reaktiven aber, allem scheinbar automatisch wirkenden Bezug nehmen zur Außenwelt, muss das Aktive des fassenden Erkennens als der das jeweilig Begehrte und Erforderliche aus dem noch Ungestalteten herausreißenden Blick und daraufhin erst ein Zugreifen des Tastorgans vorausgehen. Diese aktive, urgegebene, fassende Kraft, die den Menschengeist, ja jeden Organismus befähigt, ein ihm gemäßes und nunmehr für ihn seiendes Eins aus der Außenwelt sich selbstständig herauszuholen, der Denktrieb zur Einheit, ist jene eine und ewige Urgegebenheit, der das Lebewesen, seine Umwelt, der Mensch die allseitig erfüllte und nunmehr irreführend fertige und gegebene Welt verdankt. Wollen wir nun im Einzelfalle verstehen lernen, wie diese erfassende und mit hinzugreifende Kraft im Menschen ersteht und ein ihm gemäßes Ding entstehen lässt, so müssen wir uns recht lebhaft in ein erstes Aufblitzen der Ahnung um ein verwendbares, dem Menschen sinnvoll brauchbares und nunmehr vorhandenes Ding hineindenken. Der Schillersche Satz: Das ist's ja, was den Menschen zieret, und dazu wahrt ihm der Verstand, dass er im tiefsten Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand, setzt jenen Zustand voraus, wo die menschliche Tätigkeit bereits gewohnte Wandlungsprozesse vorfindet und sich nun nachschöpferisch dessen bewusst werden soll, was allzu mechanisch abzulaufen droht. Dieser Satz muss, erkenntniskritisch verallgemeinernd und auf jeden ersten Akt an geformter Materie angewendet, lauten: Das ist's ja, was den Menschen zieret, und dazu wahrt ihm der Verstand, dass er erschafft mit seiner Hand, was er im tiefsten Herzen spüret. Denn alleweglich musste der Mensch das Gewollte als bereits getan vorauserfassen, also im tiefsten Herzen spüren, auf das dies im Geiste als vollendet geschaute Neue nun zum Kommandoruf an den Organismus werde, diesem Befehl des vorauserfassenden Geistes nunmehr unbewusst und unbedacht auszuführen. Wussten wir den Fassensakt des Geistes, wie er hinter jeder sogenannten Sinnestätigkeit steckt, in zahlreichen vorhergegangenen Untersuchungen als Fixation zu bezeichnen, um ein für allemal den Wahnwitz der Zweiteilung von Sinnlichkeit und Denken aus der Welt zu schaffen, so werden wir als unmittelbar hieraus erwachsene nächste und gerade gleichzeitige Gabe des Geistes jenes Vorfixieren anzusprechen haben, das genau genommen als erstes Stadium jeder fixierender Lebensregung anzusprechen ist. wird ja doch in jenen Urzeiten der Menschheit, wo die fassende Kraft durch die Not des Daseins auferweckt, ihren ersten Wandlungen und Gestaltungen an der Welt vornahm, das Fixieren eines Eins stets ein Vorfixieren im Dienste des heischenden Lebensdranges sein, dem steht unmittelbar die Tat des Greifens, an sich Reißens oder Abwehrens, von sich Stoßens folgen wird. Nun bleibt noch ein von keiner Not oder Notdurft erzwungenes Fixieren sorgloseren Zeiten vorbehalten oder doch jenen ungefährdeten Augenblicken, in denen der Mensch nach getaner Arbeit, vermiedener Gefahr, gestilltem Hunger erfüllter Sehnsucht, nachprüfender Erwägung, also von keinem Lebensdrang geborene Fixation vorzunehmen weiß. Ist mithin im Lichte tieferer Einsicht Wille nichts anderes als eine umschreibende Zusammenfassung, also die Substantiierung einer Geschehniskette, die geboren ward durch den heischenden Befehl vorfixierender Erkenntnis, so wird das ganze Willensproblem im neuen erlösenden Lichte uns erscheinen und wir werden es bei seinen ersten Regungen, das ist also bei seinen ersten Bezugnahmen und Wandlungen zu und an der Materie nunmehr erforschen müssen. Mag der Leser einerseits das hierhergehörige in drei Vorträgen mit Zwischenstücken im Sinne und das Denken, Seite 45 und folgende, nachlesen, so muss doch auch hier an einem Beispiele gezeigt werden, wie der erste geniale Blitz vorfixierender Erkenntnis oft ein neues brauchbares Eins aus der Umwelt loslöst und nunmehr allen nachfolgenden Menschen und Zeiten zum allzu selbstverständlich gegebenen Dinge wandelt. Die Sehnsucht etwa, zum Schutz gegen Kälte Umhüllungen in einer Weise aneinander zu fügen, dass sie den frierenden Körper erwärmend umgeben, wird in vorfixierender Tätigkeit nach Gegenständen Ausschau halten, die zu solchem Kälteschutz geeignet wären. Das für die leibliche Notdurft getötete Wild wird nun gar bald dem fassenden Geiste in essbares Fleisch, vorerst unbrauchbare Knochen und ungenießbare Körperhülle zerfallen. Ein erster Genieblitz vorfixierender Erkenntnis ist es nun, der im dichten Felle des allem Anscheine nach behaglich der Kälte trotzenden Tieres eine Schutzmöglichkeit für den eigenen Leib erblickt, wodurch nunmehr das Fell als ein neues und sinnvoll brauchbares Eins erfasst und aufgrund vorfixierender Sehnsucht allen jenen Wandlungen in der Sonne trocknen, säubern, zurechtschneiden, aneinanderfügen zugefügt werden kann, die zum Schlusse die Hülle, die Gewandung, das Kleid ergeben, welche Bedarfsgegenstände nunmehr in Jahrhunderte währender, immer mehr und mehr gesteigerter und ausgebildeter Arbeitsteilung dem Gerber, dem Messerschmied, dem Schneider anheimgegeben sind, so dass die mit anderen Vorfixation und anderer Formung der Materie beschäftigte Menschheit all diese Dinge als von einer anderen Menschengruppe her gegebene gedankenlos hinnimmt. Dies eine Beispiel mag zu dem von der im geraden Stamm erkannten Lanze hinzutretend genügen, um zu erkennen, wie die Vorfixation, erweckt und angefeuert vom Lebensdrange, jene ersten menschlichen Denkakte darstellt, denen fassender Geist Wandlung und Besitzergreifen der nunmehr gegebenen Außenwelt zu verdanken hat. Stellt man dieser mannigfaltigen und Jahrtausende währenden unverdrossenen Geistestätigkeit das Sinieren der Priester, Dichter und Seher gegenüber, die als erste über das menschliche Leben Gesetze und Einsichten aufzufinden vermeinten, so wird die für alle geistige Gesamterkenntnis so verhängnisvolle Arbeitsteilung in ihrer ganzen Tragweite wohl jedermann klar geworden sein.